Kundgabe 841. Empfangen durch Bertha Dudde am 01.04.1939. Verschiedene Empfangsfähigkeit. Form und Inhalt der Aufnahmen. Die verschiedene Empfangsfähigkeit ist Erklärung der verschiedenartigen Aufnahmen, was Form und Inhalt anbelangt. So der Geist völlig gesammelt ist und sich leicht lösen kann von der Erde und den mit ihr verbundenen Sorgen und Freuden und nichts weiter begehrt als den geistigen Austausch mit den jenseitigen Freunden, werden diese bedeutend leichter Eingang finden zum Menschenherzen und ihre Gedanken ohne Hindernis und Störung dem Erdenkind übermitteln können. Wenn jedoch die Seele immer und immer wieder abirrt von allem Geistigen, wenn sie die Verbindung mit dem Irdischen nicht lösen kann oder eine gewisse nachlässige Einstellung die geistige Aufnahmefähigkeit schwächt, so wird sich dies bemerkbar machen, dass es längerer Zeit bedarf, bis sich die geistige Kraft verständlich machen kann, und dies schwächt ungemein die Willenskraft. Denn es wird ein großer Erfolg verständlicherweise immer wieder von Neuem den Willen anspornen, tätig zu sein, während ein geringer Erfolg den Menschen nur noch träger werden lässt, so nicht der Tätigkeitsdrang außergewöhnlich rege ist und einen kleinen Erfolg mit aller Kraft zu erhöhen versucht und die Willensschwäche mit allen Mitteln bekämpft. So werden zum Beispiel die Aufnahmen in erhöhter Empfangsfähigkeit von einer tieferen Weisheit zeugen und auch in ihrer Form abweichen von denen, die sozusagen in einer gewissen seelischen Schwäche empfangen werden. Denn es fordert der Herr vollster Einsatz und Empfangsbereitschaft. Er fordert hemmungslose Hingabe und ungeteilte Aufmerksamkeit. Und er wird diese aber dann auch lohnen durch das Vermitteln göttlicher Weisheiten, die das Erdenkind vollauf entschädigen für Opfer mancher Art und es auch unsagbar beglücken und zu immer eifrigerem Streben anspornen. Es ist ein trostreicher Gedanke, dass der Herr ganz nach Bedarf austeilt, und das also erfüllt wird des Menschen Sehnen alle Zeit, dass sich der göttliche Geist herabsenkt in aller Fülle, so er von Herzen begehrt wird. Und dass also der Mensch selbst sich bereichern kann an geistigen Schätzen und es völlig in der Hand hat, den Empfang zu erhöhen, wenn er es will. Es ist ein trostreicher Gedanke zu wissen, wie leicht der Mensch auf Erden in ein inniges Verhältnis zum himmlischen Vater treten kann und so in erschöpfendster Weise belehrt wird und das, so er ankämpft, gegen die Welt und ihre Reize. Er den Stand seines Wissens selbst bestimmen kann. Denn der himmlische Vater gibt, je nachdem das Verlangen in dem Erdenkind nach der Weisheit stark ist. Und so es zu empfangen begehrt aus tiefstem Herzensgrund, werden auch die tiefsten göttlichen Weisheiten ihm geboten werden im Übermaß. Amen.